Das nächste Lied singe ich jetzt nicht. Ja, ich habe mir gedacht, das lasse ich weg. Ich singe gleich das übernächste. Ja. Ich meine, ich kann schon spielen, aber ich erspare mir das. Und euch erspare ich es auch. Außerdem ist das übernächste Lied auch nicht schlecht. Prinz Eisenherz Frisur und stets die Gitarre in der Hand. Das sind die äußerlichen Markenzeichen des Fredel Fesel. In erster Linie steht der bayerische Liedermacher aber für Valentinesken, schrägen und skurrilen Humor und für überdurchschnittlich lange Ansagen vor jedem Lied. Am 7. Juli feiert Fesel seinen 75. und wir gratulieren mit dieser Liederlounge. Herzlich willkommen, am Mikrofon ist Jörg Heitz. Ein neues Lied zu schreiben, manchmal fällt es furchtbar schwer. Man läuft kauend an der Schreibmaschine im Bett nachts hin und her. Plötzlich die Belohnung für die stundenlange Blog. Der Titel ist schon gefunden, er heißt Weil ich nicht mag. Weil ich nicht mag. Ich merke neulich, dass ein Mädel im Lokal auf mich zugeht. Ich wollte schnell aufs Klo ausflüchten, doch dazu war's schon zu spät. Sie sagt, Fredel, auf deinen Anruf warte ich sehnlichst jeden Tag. Warum rufst denn du nicht an? Und ich sag, weil ich nicht mag. Weil ich nicht mag. Dass sie nicht mag, das ignoriert's, oder sie hat's einfach nicht gehört. Denn sie sagt, komm doch ein Sprung zu mir, dort sind wir ungestört. Ich wohn zwar drum im 5. Stock, wo ich Eckerli drauf sag. Doch sie sagt, du brauchst keine Angst, Tom Fredel, weil ich die trag. Weil ich die trag. Koch bei mir dir einen Kaffee, der macht dich wieder wach. Und dann wirst du staunen, was ich alles mit dir mach. Und morgen, da gibt's ein Frühstück am späten Nachmittag. Warum schüttelst denn dein Kopf? Und ich sag, weil ich nicht mag. Weil ich nicht mag. Dann zahl ich meine Zeche und sag Servus, ich muss gehen. Doch die Frau schneidet mir den Weg ab und bleibt einfach vor mir stehen. Sie sagt, Fredel, wenn du schon gehen musst, hätte ich vorher noch eine Frage. Warum wird's heute nichts mit uns? Und ich sag, weil ich nicht mag. Weil ich nicht mag. Durch diesen Satz, weil ich nicht mag, ist mir schon viel erspart geblieben. Drum hab ich mich gleich hingeguckt und ein Liedl drüber geschrieben. Die Leute wollen's alle hören und stellen dauernd mir die Frage, warum singst du das Lied nicht vor? Und ich sag, weil ich nicht mag. Weil ich nicht mag. Weil ich nicht mag. Und irgendwie mochte er dann doch immer und immer wieder, sei es auf den Bühnen, im Radio, als Buchautor oder in einer eigenen Fernsehsendung. Fredel Fesel stammt aus Grafenau im Bayerischen Wald. Als er 9 Jahre alt war, zogen seine Eltern nach Mittelfranken, wo sie eine Gastwirtschaft betrieben. Schon 3 Jahre später erfolgte der nächste Umzug, diesmal ging's vom Land in die Großstadt nach München. Schon früh zeichnete sich ab, dass der kleine Alfred seinen eigenen Weg geht. Für den Kindergarten sei er gänzlich ungeeignet gewesen, seine Schulkarriere beendete er vorzeitig, nachdem er von einem Lehrer geohrfeigt worden war und kurzerhand zurückgeschlagen hatte. Wie es in seiner Kindheit und Jugend zugegangen sein könnte, besingt Fesel jetzt in der Schulmeisterei. Sing ein Lied aus meiner Kindheit und meiner Schulheit. Meiner Schulzeit und Kindheit, war früher auch einmal ein Kind. Ja, kann mich noch gut erinnern. Ist allerdings doch schon länger her, aber das ist die Zeit, die einen am meisten prägt. Das Musikalische zum Beispiel, das habe ich alles von meiner Mutter, weil die hat mir über den Schlaf hineingesungen. Ja, und ich habe dann über so da, als wenn ich schlafen tat, bloß damit es aufhört. Ich habe da genau schon gehört, dass da irgendwas nicht stimmt. Gell? Bis dann endlich Start war, habe ich gehört, dass die Nachbarin blärt. Gell? Die hat auch so ein Wiegenlied gehabt. Schlaft, meine Prinzchen, schlaft ein, hat sie gesungen. Die hat Zwilling gehabt. Hat natürlich auch entsprechend blärt. Und das sind die Sachen, die einen so prägen in dem Alter. Ne? Oder die Erfolgserlebnisse. Ich weiß noch, das erste große Erfolgserlebnis war, wie ich auf meine zwei eigenen Beine gestanden bin. Das erste Mal in meinem ganzen Leben. Weil bis dahin bin ich ja nur auf alle Viere rumgerutscht. Das heißt, mit einem halben Jahr bin ich schon mal ganz allein vom Tisch runtergeflogen. Ne? Ja, und sowas prägt dann. Gell? Das, ja, da ist nichts geblieben. Das. Aber ich habe mich dann sofort irgendwann einmal hochgearbeitet. Am Küchenkasten habe ich mich hochgearbeitet, weil da waren so Haltegriffe dran und da habe ich mich hochgezogen. Und dann war ich das erste Mal in meinem ganzen Leben, war ich auf meine eigenen zwei Beine gestanden. Und das, ich meine, mir waren schon wackelig, gell, aber es ist trotzdem ein Erfolgserlebnis. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt lasst einfach einmal eine Hand aus. Gell. Und das ist schon recht gut gegangen. Dann habe ich gedacht, jetzt riskierst du das, jetzt willst du ganz genau wissen und lass die andere auch noch aus. Gell. Und da bin ich dann das erste Mal gestanden auf meine zwei eigenen Beinen. Ja. Und dann ist aber gleich der erste Tiefschlag gekommen in meinem ganzen Leben. Ich bin nicht am Arsch geflogen, sondern ich bin immer noch gestanden auf meine zwei eigenen Beine. Und in dem Moment geht die Tür auf und mein Vater kommt auf alle Viere rein. Und sowas verkraft man natürlich nicht so schnell. Gell? Und dann ist ein Tiefschlag nach dem anderen gekommen. Ich weiß nicht, wie ich immer so sauer war. Die vom Haus, die Kinder haben alle schulfrei gehabt, mein älterer Bruder auch. Und bloß ich nicht, bloß weil ich noch nicht in der Schule war. Dann habe ich aber gleich einen richtigen Ehrgeiz entwickelt und habe mich um ihre Bücher gekümmert. Ich habe damals noch nicht lesen können, aber ich habe die Seiten immer so rausgerissen. Da haben wir so kleine Schifferl draus gemacht und die haben wir dann am Bach unten schwimmen lassen. Und dann haben wir auch noch gewettet, wer den Schifferl von der Brücke aus am weitesten nachschauen kann. Und ich habe gewonnen. Wieder ein Erfolgserlebnis gewesen. Ja. Gut, dass mir Mo dann rausgezogen hat aus dem Wasser. Ja, die hat mich dann daheim abgeliefert, ich war ja bald nass bis auf die Haut. Gell. Und meine Mutter hat ihm ein 50er Trinkgeld gegeben. Gell. Das war natürlich damals auch nicht viel. Gell. Aber sauber blöd geschaut. Gell. Dann ist ein Tiefschlag nach dem anderen gekommen, weil dann bin ich in die Schule gekommen. Die haben mir damals überhaupt nichts gewusst von anti-autoritärer Erziehung. Die haben das Wort nicht einmal gescheit aussprechen können. Wir haben einen richtigen Sadisten gehabt als Lehrer. Ich weiß nicht, wenn wir zum Beispiel bestraft worden sind, haben wir uns die Steckerl, mit denen wir geschlagen worden sind, das haben wir uns selber abschneiden müssen. Das hat er scheinbar mal irgendwo gelesen. Dann hat er gemeint, das war eine besondere erzieherische Maßnahme. Gell. Du musst dir die Steckerl selber abschneiden und dann wirst du damit versohlt. Ne? Und das ist wie wenn du dein eigenes Grab schaufeln musst. Ne? Nein, nicht ganz so schlimm. Ich bin einmal recht lang ausblind, habe ich das richtige Steckerl nicht gefunden. Gell. Und dann habe ich einmal einen Stor mitgebracht und habe gesagt, den soll ich mal aufschmeißen. Gell. Jetzt bin ich vorbestraft. Seit der Zeit bin ich jetzt vorbestraft. Vierten Klasse Volksschule und schon vorbestraft. Physik, glaube ich, haben wir gehabt. Oder irgend so was Ähnliches. Ja, weil er gefragt hat, was passiert, wenn das Licht schräg ins Wasser fällt. Dann habe ich gesagt, dann geht's aus. Ja, muss er nicht gleich so bestrafen damals. Ja, jetzt aus dieser Zeit singe ich jetzt ein Lied, also aus meiner Schülerheit, Kinderheit. Das Lied ist ein bisschen ein langsamer Rhythmus, weil ich bin immer recht langsam in die Schule gegangen damals. Das Lied heißt Schulmeisterei. Dem Schüler wird der Schädel heiß, weil der Lehrer alles weiß. Wenn Lehrer alles besser wissen, warum sie uns dann fragen müssen? Sie fragen, was ist 5 durch 2? Vom Schüler kommt die Antwort 2. Das ist dem Lehrer nicht genug. Der Lehrer weiß es, denn der ist klug. Drum fragt er nochmal 5 durch 2. da kommt die Antwort, das ist 3. Das ist dem Lehrer jetzt zu viel. Ich glaub, der weiß nicht, was er will. Hartnäckig will er wissen, 5 durch 2. Den Schülern ist das einerlei. Der Lehrer sagt, Mensch, seid ihr dumm. Ich stelle jetzt die Frage andersrum. Ihr seid zu zweit und habt 5 Bier. Wie teilt ihr das? Wer sagt es mir? Ein Schüler antwortet, wie schade. Ich trinke kein Bier, nur Limonade. Der Lehrer rauft sich jetzt die Haare. Die Antworten sind nicht das Wahre. Hat denn kein Schüler so viel Hirn? 5 durch 2 zu dividieren. Er regt sich auf, ihm wird ganz heiß, obwohl er das Ergebnis weiß. Wenn Lehrer alles besser wissen, warum sie uns dann fragen müssen? Danke. 1974 war das Jahr der Fußball-WM in Deutschland und Fredel Fesel war noch in den Anfängen als Musiker. Und wer weiß, wie seine Karriere verlaufen wäre, wenn ihn nicht dieser überraschende Anruf vom WDR aus Köln erreicht hätte. Darin wurde er gebeten, doch mal schnell ein Lied zum Thema Fußball zu schreiben. Das erste war das Fußballlied. 74 geschrieben, da war die Fußball-Weltmeisterschaft und da war der WDR in München, WDR Köln. Und es war irgendeine Jugendfunksendung oder was. Und da haben sie mich in der Früh angerufen, ob ich nicht ein Lied machen kann über Fußball. Ich habe gemeint, freilich, generell kann ich schon, aber ich habe nicht gewusst, dass das Nachmittag schon aufgezeichnet wird. Und dann hat sie gesagt, ja, für heute. Und dann habe ich gesagt, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Dann habe ich gesagt, rufen Sie einfach in einer Stunde nochmal an, dann sage ich es Ihnen, ob was geworden ist. Und nach einer Stunde habe ich es Ihnen dann schon im Telefon vorgezogen. Spiele ich noch ein sportliches Lied, das heißt das Fußballlied. Das war der Anpfiff. »44 Fußballbeine rasen hin und rasen her, denn das Spielfeld ist begrenzt und das macht's besonders schwer.« Manchmal bleiben sie auch stehen oder treten nach dem Ball. Das kann jeder selbst bestimmen, das ändert sich von Fall zu Fall. Einer ist meist schwarz gekleidet, hat ein Ding, auf dem er pfeift, und die Spieler sind beleidigt, wenn er in die Tasche greift. Denn da drin, da hat er Karten, rot und gelb, recht gut gemischt, und die zeigt er dann dem Spieler, der nach seinem Gegner drischt. Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint. Ja. 70.000 auf den Rängen spielen in Gedanken mit. Mancher ist so begeistert und gibt dem Vordermann einen Tritt. Jedes Spiel wird bar bezahlt, auf Pfennig und auf Heller. Und legt man ein paar Scheine drauf, dann laufen sie schon schneller, ja. Ja, ja. Gut, Smei, du spielst nicht mit. Jedes Spiel hat auch ein Ende, denn die Spieler werden matt. Morgen steht's dann in der Zeitung, wer das Match gewonnen hat. Und am Ende der Meisterschaft weiß man, wer am meisten schafft. Wer der Meister ist der Welt, der kriegt auch das meiste Geld. Für Geld, da kann man vieles kaufen, auch Leute, die dem Ball nachlaufen. 1981 gab es dann wieder Kontakt zum WDR, der Fredel Fesel in das Theater am Dom in Köln eingeladen hatte. Mittlerweile war er ein etablierter Kleinkünstler, der mit seinen absurden Liedern und den oft mindestens genauso langen Vorreden auch auf den großen Bühnen des Landes auftrat. Und wie das damals vor über 40 Jahren beim Publikum ankam, hören wir jetzt in der Liederlounge, die heute dem bayerischen Humoristen Fredel Fesel gewidmet ist. Ich bin der Fredel Fesel aus München und ich möchte heute ein Lied singen aus dem Zyklus Lieder fremder Völker aus Amerika. Ja, aus dem Wilden Westen. Aus der Zeit, wo der Wilde Westen noch ganz wild und irr war. Das ist ein wildes, irres Lied. Das Lied heißt Der Cowboy. Das ist ein älteres Lied. Aber das Lied heißt nicht Der Irrtum, sondern Der Cowboy. Ja. Wie es halt manchmal so hergeht, Der Cowboy heißt das Lied. Ich spiele zuerst einmal nur ein Vorspiel, nur instrumental. Ich möchte euch damit in die Welt des Wilden Westens einführen. Ja, da soll ja so eine Salonstimmung aufkommen. Stellt euch halt vor, ihr sitzt irgendwo in einem dicht besetzten Lokal und da sitzt irgendwann umeinander und spielt auf der Gitarre. Er spielt nicht so besonders. Ja, wir werden mir größte Mühe geben, dass wir mich nicht verspielen, weil die sind ja sofort runtergeschossen worden im Wilden Westen, wenn die da irgendeinen falschen Ton gebracht haben. Ne? Also jetzt das Vorspiel. Ja. Ob er es erkannt hat, das war der Dom Dulli. Also nicht der, der gespielt hat, sondern das Lied natürlich. Und mit dem Lied, das ich jetzt spielen will, hat das Vorspiel eigentlich nichts zu tun. Weil, ja, ich möchte doch das Lied spielen, Der Cowboy. Und das Vorspiel war ja von dem Oberförster, der da gesagt hat, ist mir scheißegal, ob sie Dom Dulli heißen, an meinen Bäumen nicht. Und das Lied, das ich spielen will, war nur Der Cowboy. Hat aber also nur Der Cowboy heißt das Lied. Mit einem irren Vorspiel. Weil das Lied müsste eigentlich Der Irrtum heißen. Das habe ich ja schon gesagt, ja. Das war ein Sioux. War ein Pferd. Mit Blähungen. In einer Kneipe im Wilden Westen gab einst ein Cowboy ein Liedchen zum Besten. Was Fröhliches versteht sich von Weibern und so. Aus rauen Kehlen erklang's laut Bravo. Er sang noch ein zweites, ein drittes sogar. Doch da stand ein finsterer Gesell an der Bar. Und den störte offenbar der Radau. Außerdem war er wohl schon ziemlich blau. Psuffer war er halt. Der nahm eine Whiskyflasche zur Hand und schmiss sie nicht etwa an die Wand, sondern dem Cowboy, der gerade sein viertes Lied sang, mit Gewalt an den Schädel, wo sie zersprang. Au. Doch der Sänger war weder tot noch sauer, was etwas rätselhaft war, wenn man ihn doch genauer ihn sich von der Nähe mal besah, konnte man sehen, dass sein Blick etwas irre war. Jedoch nicht nur sein Blick, sondern er selbst war es auch, denn seitdem hörte er nicht mehr zu singen auf und er ritt pausenlos durch den Westen, den Wilden, bei rauem Klima sowohl als bei wildem. Dabei sang er pausenlos, ohne Unterlass, in seinem sonoren Cowboy-Bass. Ach, wenn ich doch ein Vöglein wär, aber nein, ich bin ein Ameisenbär. Blablabla, okay, wie ist mir ums Herz so weh. Blablabla. Weil er immer so unverständliche Sachen sang, wurde bald alle Welt auf ihn aufmerksam. Er war bald bekannt bis nach Kalifornien, als Jackie das singende Phänomen. So ritt er pausenlos, 6 Jahre schon, bis sich zusammen mit der Zivilisation auch ein Irrenarzt in den Westen verirrte, den dieser Fall sehr stark interessierte. Der hat's mit dem singenden Cowboy probiert und hat ihn leider auch kuriert. Und seitdem fehlt ihm kaum noch Wilden Westen, einer seiner allerbesten. Doch auch heute noch singt in Santa Fe manch alter Cowboy. Ach, wenn ich doch ein Vöglein wär, aber nein, ich bin nur ein Ameisenbär. Blablablauche, wie es mir ums Herz so weh. Das Lied hat eigentlich keinen Schluss, aber ich höre jetzt trotzdem auf. Ich singe ein sehr aktuelles Lied. Das Lied heißt An einem Sonntag. Das ist ein Sonntagslied. Das heißt, das Lied ist sehr vielseitig verwendbar. Ich habe das schon mal an einem Freitag gespielt. Allerdings als Freitagslied. Aber original ist ein Sonntagslied. Und ich singe es auch nur einmal in der Woche als Sonntagslied und das ist ausgerechnet heute. So. An einem Sonntag. Das Lied ist eigentlich zum Mitmarschieren gedacht. Ja, aber ihr könnt ruhig sitzen bleiben, sonst gibt es einen Tumult. Ja. An einem Sonntag. Das handelt von einem Waldspaziergang. Das ist ein bayerisches Lied. Genauer gesagt, ein niederbayerisches Lied aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. An einem Sonntag, ich weiß noch wie heut, da hab mich spazieren ging gefreut. Und weil mir halt nix so gefällt, drum bin ich gleich aus in den Wald. Auf einmal, ich geh noch nicht lang, da hör ich einen wunderschönen Gesang. Aha, denk ich mir und schau knauf, auf dem Baum war ein Vogelnest drauf. Ich denk mir, da kraxelst jetzt nauf und nimmst du das Vogelnest aus. Das Kraxeln war gar nicht so schwer, aber wie ich hinaufkomm, war das Vogelnest leer. Und wie ich am Baum droben sitz, vom Kraxeln noch fürchterlich schwitz, da kommt ein Liebspaar versunken im Traum und hockt sich grad unter meinem Baum. Ja, ich auf meinem Baum bin ganz still, möcht sehen, was der Liebhaber will. Er sagt, ich hab dich so gern, du sollst mein Weiberl bald werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sagt ihr ins Ohr allerhand. Sie sagt, ja, ich hätte dich schon gern, aber wer soll unsere Kinder ernähren? Ich bin ein katholischer Christist und du von demselben Glauben bist. Vertrau nur dort drum auf den Herrn, der wird schon die Kinder ernähren. Da schrei ich gleich obi vom Baum, Bagage, jetzt schleicht's euch fei heim. Wenn ich obikomm, dann zeig ich euch den Herrn, der euch tut die Kinder ernähren. Die zwei waren vor Schrecken ganz blass, haben gemeint, dass der Herrgott schon weiß. Da sind sie gerannt über Stock, über Strauch, ich hab gehalten vor Lachen mein Bauch. Schönen Dank. Dankeschön. Hab mir alles verstanden. Ich habe mir so eine Mühe gegeben. Ich bin normal auch der hochdeutschen Sprache mächtig, aber ich habe halt doch manchmal Schwierigkeiten. Ich möchte jetzt ein Lied singen, das ist auch wieder bayerisch, aber das wird, damit es besser verstanden wird, ins Hochdeutsche hinein übersetzt. Das ist ein Lied mit Translation. Ja, kann man schon sagen. Zuerst bayerisch und dann die hochdeutsche Übersetzung. Weil erfahrungsgemäß sind doch immer zwei, drei drunter, die der bayerischen Sprache nicht mächtig sind. Ja, in der Größenordnung sind es vielleicht eineinhalb bis zwei. Es geht bis da hinten, sitzt da jemand. Ja. Also ein paar sind immer drunter. Und damit die auch was von dem Lied haben, wird es übersetzt. Weil ich habe mir gedacht, warum soll man nicht auch solche Leute an unserem Kulturgut teilhaben lassen? Bei uns gibt es kein Rassenhaus. Das Lied heißt Preißenjodler. Ja. Da hört man also schon, dass da ein Jodler mit vorkommt in dem Lied. Und der Jodler wird natürlich auch gleich übersetzt, damit man den auch richtig versteht. Seine Transjodelation. Das ganze Lied handelt in A-Dur, aber das brauche ich nicht übersetzen, das ist überall gleich. Aber Dirndl sei gescheit, hol er Edidl Duti, nimm einen Buben, der dich freit, hol er Edidl Duti, lass den einen, den kleinen, hol er die Didl-Dutti, an der Sau stell dir alleine, hol die ab. Jetzt kommt die Übersetzung. Aber Mädchen, sei vernünftig, hol aber Tüdl-Dutti, nimm den Jungen, der dir Spaß macht, hol aber Tüdl-Dutti, lass doch den einen, den kleinen, hol aber Tüdl-Dutti, an dem Schweinezimmertürchen leinen, hol die ab. Hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Dutti, hol er die Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Dutti, aho. Wieder auf Bayerisch. Vor der Sängerin ihrer Hütten, hol er die Didl-Dutti, steht ein trauriger Bub. Hol er die Didl-Dutti, sie hat's Kammerl verriegelt. Hol er die Didl-Dutti, ja kann nicht eine dazu, hol die ab. Das ist die Translation. Vor Sängerins abhachte Mann, hol er die Didl-Dutti, fleht jammernd ein Bube. Hol er die Didl-Dutti, lass mich ein, sei doch nicht so böse. Hol er die Didl-Dutti, schöne Kuhbusenmassöse. Hol die ab. Hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, aho. Und der Hirsel war besuffen, hol er die Didl-Dutti, beim Fenster auf die Nacht. Hol er die Didl-Dutti, er hat das Kammerl verwechselt. Hol er die Didl-Dutti, und ist im Kuhstall aufgewacht. Hol ja. Und der Matthias war betüdelt, hol er die Didl-Dutti, nachts beim Leiterstoßtrupp. Hol er die Didl-Dutti, doch er irrte sich in der Etage. Hol er die Didl-Dutti, schlief in der Rindviehgarage. Hol die ab. Hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, hol er die Didl-Dutti, aho. Und die Schwagerin von der Alm, hol er die Didl-Dutti, ist im Mistgrub reingefallen. Hol er die Didl-Dutti, wie es dann ausgerochen ist. Hol er die Didl-Dutti, war das Gesicht voller Geschiss. Übersetzen. Und die Sängerin von der Alpe, holla bei Tüdel der Hutü, ist in die Jauchegrube gestürzt. Holla bei Tüdel der Hutü, als sie das Ufer erklommen. Holla bei Tüdel der Hutü, hat sie Sonnenbräune angenommen. Auf der Alpe, holla rei, holla rei, holla rei, holla rei, holla rei, holla rei, holla rei, holla rei, holla rei, holla rei. Hat sich wieder verzogen. Das nächste Mal Kaffee auch nicht, die stimmt. Die Seiten ist noch nicht ganz. Die brauche ich sowieso nicht. Deswegen heißt es auch E-Seiten, weil ich es eh nicht brauche. Ja. Ich spiele jetzt wieder ein Lied aus dem Zyklus Lieder fremder Völker. Ein Lied aus Spanien. Ich habe gesagt wieder, weil vorhin habe ich ein Lied aus Amerika gespielt. Und jetzt spiele ich ein Lied aus Spanien. Und das Lied heißt Rosinante. Es war der Gall vom Don Quixoten. Eigentlich war es ein Pferdl. Pferdl heißt Pferdl, weil es auf der Erde ist, darum heißt es Pferdl. Wenn es in der Luft war, heißt es Pfluftl, aber damit hat es ja nichts zu tun. Das heißt, die Rosinante war kurzfristig auch einmal ein Pfluftl. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, wo der Don Quixote, das war der Besitzer von der Rosinante, wo die da zusammen, Ross und Reiter, auf die Windmühlen los sind. Dann sind sie doch von so einem Windmühlenflügel erfasst worden und hoch in die Luft aufgeschleudert, beide Ross und Reiter. Und in dem Moment war also die Rosinante auch einmal ein Pfluftl. Ja. Aber sonst war es vorwiegend als Pferdl tätig. Und über den Don Quixoten und über den Kollegen, den Sancho Panza, der ist immer auf dem Esel rumgaloppiert. Und über die beiden ist also schon sehr viel geschrieben worden und auch gesungen. Und die Rosinante kommt dabei immer ein bisschen zu kurz. Und da fragt man sich dann, ob die Rosinante wirklich so blöd war, dass sie diese Geschichten alle so mitgemacht hat. So widerspruchslos. Ja, es waren wirklich saudumme Geschichten teilweise. Und deswegen jetzt ein Lied, das nur von der Rosinante handelt. Vorwiegend ausschließlich von der Rosinante. Kann man schon so sagen. Das Lied ist zwar Spanisch, aber ich sing's auf Deutsch, dann habt's mehr davon. Kann nämlich nicht Spanisch. Olé. Das ist alles, was ich auf Spanisch kann. Olé. Das ist keine Aufforderung zum Mitsingen, das sagen die da drunten so. Olé. nur der Daumen ganz allein, das kann ich nicht machen, weil dann sind die anderen beleidigt. Alle. Was dachte sich wohl Rosinante? Jenes Pferd, das wohl bekannte, das in Sommern und in Wintern unter Don Quixotes Hintern über spanisches Gelände rannte. Was dachte sich da wohl Rosinante? Ob sie wohl einmal erkannte, dass jener Kerl, unter dem sie rannte, ein hoffnungsloser Trottel war? Nehmen wir mal an, es war ja klar. Dann wirft sich uns die Frage auf. Warum Rosa in vollem Lauf jenen berühmten spanischen Windmühlen entgegenschoss? Als solch erkannt von dem klugen Ross. Entfremdet in der geistigen Autonomie, tut er jene seltsame Pferdevieh wieder besseres Erkennen, eine spanische Windmühle brennen. Während der Reiter völlig übergeschnappt, mit wehrhafter Lanze das Visier zugeklappt, Rosinante Schritte lenkt und den bösen Feind zu killen denkt. Ein Stolpern, ein Hopsen würde genügen, Don Quixote würde in Drecke liegen. Dass sie solches nicht tat, war logisch, denn jener Rosinantes Opa war ein deutscher Drakener. Da spiele ich jetzt gleich noch ein Ritterlied drauf, weil das so schön passt. Ich wollte jetzt eigentlich ein religiöses Lied spielen über die Kirchenglocken, aber jetzt spiele ich doch lieber das Ritterlied. Ja, das passt besser dazu. Das ist allerdings noch nicht ganz so ausgearbeitet, aber vielleicht schreibe ich es irgendwann einmal noch um. Das passt noch nicht ganz. Das Lied ist eine Ballade von der Gräfin und vom Ritter. Ein voll tragödisches Lied. Es geht ungefähr so. Die Einleitung lasse ich auch weg, das nächste Mal. Das kann man viel kürzer machen. Also. Das ist besser so. Das nächste Mal mache ich es so. Es saß die Gräfin auf der Zinne ihrer Burgen, das Auge umflort von Kummer und von Sorgen. Ganz welk ist schon die kummervolle Hilde, so blickt sie weit hinab in das Gefilde. Ganz welk ist schon die kummervolle Hilde, so blickt sie weit hinab in das Gefilde. Jetzt muss ich noch ein bisschen umarbeiten. Die Bienen summen und die Käfer brummen, da seufzt die Gräfin, wann wird er wohl kommen? Ob mich die Dänen seiner schon beraubet, wo bleibt der Mann, der Leib und Seel mir laubet? Ist er mir jetzt schon Gram, will er mir trotzen, dass er mich hier auf dieser Burg lässt sonzen. Das haut noch gar nicht hin. So spricht die Gräfin und ihr Auge ihr Schwarzes, er strömt im Übermaß des tiefsten Schmerzes. Ihr Leib erbebt im bittersten Geschluchze und in der Verzweiflung greift sie eine Buchse. Sie spannt den Hahn, von Satanas verlocket, und rumpst, da liegt sie hingestrocket. Ja, das kann man nicht verkaufen. So. Ja. Kaum aber hat das Leben sie verloren, sieht man zum Schlosse einen Ritter galopporen. Schon ist er da, jetzt springt er von dem Rappen und eilt hinauf die steilen Wendeltrappen. Nun ist er auf der Zinne, ach, und sieht voll Schrecken die tote Leiche mit den starren Blecken. Da stampft er wild den Boden mit den Stiefeln. Warum, o Gräfin, musstest du verzweifeln? Konntest du denn, du holdest die der Holden, dich nicht noch einen Augenblick gedulden? Konntest du denn, du holdest die der Holden, dich nicht noch einen Augenblick gedulden? Weiß er, was er pressieren muss. Er blickt sich um, wild funkeln seine Augen, und aus der Scheide reißt er seinen langen Taugen. Er schwingt ihn wild und mit dem größten Trotze stößt er sich in die Brust die scharfe Spotze. Da liegt nun an der Zinne Gitter, die Leiche von der Gräfin und dem Ritter. Moral: Der Übereilung ist nichts Gutes noch entwachsen, drum hüte dich vor Degen, Dolch und Boxen und wisse, dass das Grab sich selber schaufelt, wer an dem eigenen Geschick verzweifelt. Oh. Fredel Fesel in den Prettelspitzen 1981 im Theater am Dom und heute in der Liederlounge. Mindestens so einzigartig wie seine Texte ist auch sein Gitarrenspiel. Denn Fesel versteht es, mit minimalistischen Mitteln und ganz wenigen Tönen seinen Gesang nicht nur zu begleiten, sondern seine Texte zu unterstreichen oder besser gesagt zu kommentieren. Und das alles ganz ohne Unterricht oder gar Studium, sondern eher nach dem Prinzip Learning by Doing oder Learning by Listening. Angefangen hatte alles während Fesels Zeit bei der Bundeswehr und einem Kameraden auf der Stube, der zwar eine Gitarre besaß, diese aber gar nicht mal so gut bedienen konnte. Habe ich gesagt, du musst jetzt einen Akkord wechseln, sage ich, du spielst falsch. Dann hat er gesagt, ja, wir, was, sag mir das. Also ich kann das nicht sagen, ich hör's bloß. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass er mir die paar Griffe, die er drauf gehabt hat, dass er mir die gelernt hat. Und dann habe ich Gitarre begleitet, weil ich habe gewusst, wann ich den Griff wechseln muss. Da waren gerade die Beatles aktuell und die haben zum Teil schon ein bisschen anspruchsvollere Harmonien gehabt. 6 Platten hat Fredel Fesel zwischen 1976 und 1993 aufgenommen. 1997 wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert, sodass er sich vor 15 Jahren nach und nach aus der Öffentlichkeit zurückzog. Heute lebt Fesel zusammen mit seiner Frau auf einem Bauernhof nahe Altötting. Seine letzte CD heißt »D'Welt hat einen Vogel« und der entsprechende Song geht so. Das nächste Lied ist ein zoologisches Lied. Das Lied heißt »Vogellied« und handelt, kann man sich ja vorstellen, von Vögeln. In dem Lied kommen so ziemlich alle Vögel vor, die es noch gibt. Früher hätte man so ein Lied gar nicht machen können, weil da hat es so viele Vögel gegeben, da hat es den ganzen Abend die Vögel besungen und dann war es selber noch nicht fertig gewesen. Ne? Aber die Vögel, die sterben ja so nach und nach aus, habt ihr vielleicht selber schon festgestellt, werden immer weniger. So ganz ein normaler, natürlicher Vorgang. Das nennt man Evolution. Weil alles, was nicht in der Lage ist, sich unseren modernen Umweltbedingungen anzupassen, hat einfach auf der Welt nichts verloren. Ne? Und da kehren mittlerweile viele Vögel dazu, sind zum Teil an ihrer Dezimierung selber schuld, zum Teil aus reiner Dummheit. Da gibt's Vögel, die legen die Eier in fremde Nester rein. Also nicht wundern, wenn sie aussterben. Oder andere Vögel gibt's, die bringen die kleinen Babys, anstatt dass sie sich um die eigenen Nachkommen kümmern. Ne? Also ich persönlich bin ganz froh, dass es nicht mehr so viel von diesen dummen Vögeln gibt, weil dadurch bin ich jetzt in der Lage, in circa 3 Minuten die wichtigsten zu besingen, die es noch gibt. In dem Lied kommt ein Star vor, ein Amsel, ein Drossel, ich habe mir es aufgeschrieben. Ja, aber es sind doch nur einige. Ja. Ein Star, ein Amsel, ein Drossel, ein Papagei, ein Bussard, ein Geier, ein Reiher, ein Eule, ein Nachtigall, ein Kauz, ein Uhu, ein Pirol, ein Pelikan, ein Kranich, ein Adler, ein Tukan heißt das davon noch, ein Tukan, ein Adler, in meinem Lied sogar der Bundesadler. Dann, was ist jetzt das? Wie die Hopf, ein Storch, ein Kuckuck, ein Kakadu, ein Dompfaff, ein Rabi, ein Krähe, ein Habicht, ein Ente, ein Gans, ein Pfau, ein Specht, ein Tölpel, ein Fasan, ein Meise, ein Möwe, ein Bachstelze, ein Regenpfeifer, ein Schwalbe, ein Mauersegler, 2 Stiegelitze, ein Kondor, ein Schnepfe, ein Spatz, ein Kiebitz, ein Rebhuhn, Nebst, Rebhahn und ein Henne und ein Hahn und ein Allgeier. Die kommen alle in dem Lied vor. Es ist also doch noch ein ganz schöner Haufen, die es da gibt. Ja. Zu einem richtigen Vogellied gehört natürlich auch ein gevögeltes Vorspiel, was konkret heißt, ich pfeife auf meine Gitarre. Zu meiner Gitarre pfeife ich dazu. Also das sollte so ein Vogelgezwitscher sein, das Gepfeife da. Falls irgendjemand das Gepfeife recht eigenartig erscheint, dann soll er sich bloß einmal draußen in der Natur die echten Vögel anhören. Dann wird er feststellen, dass die auch manchmal einen totalen Schwachsinn zusammendrillen. Wenn ein Star eine alte Amsel erdrosselt und ein Papagei geil einen Bussard abbusselt, Ein Geier raubt dem Reiher die Eier, dann frisst er die Eier und dann reiert der Geier. Wenn der Eule in der Nacht die Galle überschwappt, sie dem Kauz die Schnauze mit Uhu zupappt und es blödelt der blöde Pirol, das klingt besser als Pelikanol. Wenn zum Weibchen der Kranich ich kann nicht sagt und den Tukan, ob er's nicht tun kann, fragt. Wenn der Bundesadler sein Wappen verspeist und den Bundestag vor die Türe scheißt, dann wird es doch endlich klar, die Erkenntnis ist wunderbar. Es ist richtig in der Tat, dass die Welt einen Vogel hat. Wieder wie die Hopf hopft und zu Tode erschrickt, wenn der Storch an einer Windel erstickt, wenn der Kuckuck keck den Kakadu anguckt, ihm ein Ei ins Nest legt und sich dann verdruckt, wenn ein Dompfaff im Dom einen Pfaffen fragt, warum der Rabe kräht und nicht die Krähe rabt, wenn der Habicht Habacht sagt und salutiert, wenn die Ente im Gänsemarsch vorbeimarschiert, wenn es heißt, schlag kein Rad, es hat euch nichts getan. Doch der Pfau macht's trotzdem und sagt, was geht mich das an? Wenn der Specht zum Tölpel sagt, Fasan, sonst geht's dir schlecht. Hat der Specht eine Meise und ist damit nicht im Recht. Auch die Vögel haben einen Vogel, seht das doch endlich ein. Die Frage stellt sich klar und klipp, muss dieser Schwachsinn sein? Wenn die Möwe durch den Bach stelzt und auf den Regen pfeift, die Schwalbe an die Mauer segelt und das nicht begreift, gottlos Vögeln zwei Stiege Litze, droben auf der Kirchturmspitze, wenn El Condor Pasta Shooter probiert und die Schnepfe an ihrem Schnupfen krepiert und der Spatz zu seinem Spezi dem Kiebitz flitzt und ihn zum Lakritzen Stipitzen anspitzt, wenn ein Rebhund den Rebhahn fragt, sau dumm, fliegt ein Allgeier nur im All herum. Wenn die Henne zum Hahn sagt, bald sind wir drei, ich glaube nämlich, ich kriege ein Ei, ja, dann haben doch die Vögel den größten Vogel, was soll denn die Schwätzerei? Wir haben den Vogel abgeschossen und sind endlich vogelfrei. Danke. Die Natur im weitesten Sinne ist immer wieder ein Thema in den Texten von Fredel Fesel. In seinen Songs, beziehungsweise manchmal auch nur in seinen Titeln, trifft man auf Kälber, auf Schweine mit und ohne Stachel oder auf Katzen. Und im nächsten Lied erklärt uns Fesel endlich, warum ein Pferd vier Beine hat. Ich singe jetzt ein Lied, das heißt, ein Pferd hat vier Beine. Ja, das Lied klärt auf. Ich konnte einiges lernen. Zum Beispiel, dass ein Weps nicht sehr gut schwimmen kann. Ja. Ein Weps ist ein stacheltragender Hautflügler. Wespe genannt. Ja. Und dann erfahren wir auch noch in dem Lied, dass der Weps auch nicht gut fliegen kann, wenn er besoffen ist. Und dann erfahren wir noch, dass es besser ist, wenn es eins ist, als wenn es zwölf war. Also lauter so Sachen. Also man kann einiges lernen bei dem Lied, passt es gut auf. Ein Pferd hat vier Beine. Ein Pferd hat vier Beine, an jeder Ecke einer, drei Beiner hätt, umfallend hätt. Ja. Neulich ist ein Weps mir in mein Bierglas geflogen, doch ich hab'n gerettet, hab'n aus meinem Glas rausgezogen. Ja, ich hab'n gerettet, hab'n aus meinem Glas rausgezogen, doch der Weps war noch ganz besoffen und ist am Baum hingeflogen. Jemals noch ein Weps mir in mein Bierglas fliegen, die werden wieder retten, ihn aus meinem Glasl ziehen. Doch eins, das weiß ich sicher, das heißt, das weiß ich gewiss, die lassen erst dann steier, wenn er ganz nüchtern ist. Irgendjemand haut mir Tropf einen Hammer auf den Kopf und behauptet fest und stur, beim letzten Gongschlag war's 1 Uhr. So viel Glück muss ich da sagen, dass es nur 1 Uhr hat geschlagen. Dieses Glück, das ist doch klar, dass es nicht grad 12 Uhr war. Geben's doch dem Mann am Klavier ein frisches Bier. Sagen's ihm, das wär von mir, für den Mann am Klavier ein Bier. Bringen's dem Mann am Bass auch eine frische Mass, denn der Mann, der kann nix dafür, dass er Bass gelernt hat und nicht Klavier. Ein Hund hat 4 Beine, an jeder Ecke einer, 5 Beiner hätt, ausflippend hätt. Erste sprachliche Feldforschung betrieb Fesel als kleiner Bub in der Gastwirtschaft seiner Eltern, wo er den Männern am Stammtisch lauschte und ihnen ganz genau aufs Maul schaute. Und irgendwie hat es ihm die bayerische Sprache sowieso angetan, so dass er später, als er in München lebte, durch die Kleinkunstbühnen der Stadt zog. In seinem Stammlokal, dem Song Panasse, ersparte er sich irgendwann das Eintrittsgeld, indem er sich mit seiner Gitarre auf dem Rücken einfach als der auftretende Musiker ausgab. Weil ich habe das Ganze nie vorgehabt, bin als Gast in das Live-Musiklokal gegangen und da habe ich mir mal gesehen, dass vor mir einer mit der Gitarre an der Kasse durchgewunken worden ist. So ungefähr, aha, wenn man Gitarre dabei hat, braucht man keinen Eintritt zahlen. Dann haben wir gedacht, ich habe doch auch noch eine daheim rumliegen, die nehme ich mit. Die habe ich dann mitgenommen und das hat auch tatsächlich geklappt. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich spielen muss, ich muss erst fragen und so. Dann haben sie mir an der Kasse immer durchgewunken. Und dann später haben sie auch gewusst, dass ich kein Musiker war, aber ich bin als Stammgast akzeptiert. Und dann eines Tages haben sie gesagt, ja, heute musst du wirklich spielen. Es sind 2 Musiker, ich glaube, die waren aus Landsberg oder was, waren die gekommen. Die haben eine Autopanne gehabt und haben angerufen, dass sie gar nicht kommen oder später. Und dann Publikum war da und nichts auf der Bühne los. Und dann haben sie gesagt, du hast doch eine Gitarre dabei, geh raus und überbrück die Zeit. Und dann haben wir mal das Bier mitgenommen, haben ihn aufgehockt und habe lang und breit angefangen zu erklären, was ich jetzt dann demnächst singen will. Weil ich habe gewusst, ich muss das Ganze ein bisschen strecken. Und da haben von Anfang so gelacht, das war so ein Gaudi. Und mir hat es dann auch Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben. Mit seinen eigensinnigen Liedern hat sich Fredl Fesel eine ganz eigene Nische geschaffen. Es sind nicht die derben Witze, kein Klamauk und keine Volksmusik und auch kein politisches Kabarett. Dafür sind Fesels Lieder durch und durch von seiner, wie er es nennt, niederbayerischen Heimat Niederbayern durchtränkt. Und da dürfen die Jodler natürlich auch nicht fehlen, auch wenn sie nicht so ganz der Norm entsprechen. Und genau diese textlose Gesangstechnik hat nicht unerheblich zu seiner Popularität beigetragen. Ich habe einen Anlass. Das Lied kann man bei jedem Anlass singen. Das ist nämlich der Anlassjodler. Das Jodeln kommt nämlich vom Auto. Also glaube ich wenigstens, weil das auch so tut, wenn man das Auto anlässt, dann macht es so, vor allen Dingen, wenn er nicht anspringt. Ne? Wenn er dann anspringt, klingt es wieder ganz anders. Da glaube ich, kann man es dann mit einem Jodler nicht mehr verwechseln. Aber sonst so. Schluss tut es dann bloß nur. Da ist dann die Batterie kaputt, wenn er dann nicht mehr durchzieht. Ne? Das klingt wie wenn er ans Auto die Zunge rausstreckt. Und deswegen ist es ein aktuelles Lied. Wenn mein Auto kaputt ist, es steht in Nismaning draußen. Straßengraben. Jetzt nicht, nur wenn man probiert, dass man es wegfährt. Nicht dann. Der Anlassjodler. Das Lied ist ziemlich kaputt, also es ist ein kaputtes Werk, dem Auto entsprechend. So muss dann auch ein bisschen kaputt klingen. Das klingt schon so komisch. Nicht? Aber es muss auch so klingen, das ja. Kaputtes Lied. Also das ist immer der Anlass und Nicht, dass einer meint, das war irgendein Tarzanschrei oder so. Kommt im Auto nicht vor. Mein Auto ist gestorben, es springt mich nicht mehr an. Obwohl ich schon geflucht hab, so laut wie ich nur kann. Doch alles Fluchen hilft nichts, da krieg ich meinen Zorn. Ich suche nach dem Motor, mein Auto hat ihn vorn. Ein Auto, das nicht fährt, das ist sein Geld nicht wert. Und dann hol ich das Verbandszeug, denn es kann sehr viel passieren, wenn Menschen, die in Wut sind, mit Werkzeug rumhantieren. Einen Hammer, eine Zange und eine Schere und ein Licht, das ist mein ganzes Werkzeug, mehr habe ich leider nicht. Ein Auto, das nicht fährt, das ist nicht einmal die Hälfte wert. Dann hau ich mit dem Hammer fest auf den Vergaser drauf. Ein Startversuch misslingt mir, doch ich geb noch lang nicht auf. Mit der Zange wird dann kurzerhand der Kühler abgeschraubt. Denn da ist mir zu viel Dampf drin, hoffentlich ist das erlaubt. Ein Auto, das nicht fährt, das ist überhaupt nichts wert. Opel, Opel, Karajan, jeder will einen Opel haben. Fährt man dann in den Graben, dann will ihn keiner haben. Und dann schneide ich mit der Schere kleine Löcher in den Schlauch. Denn ein jeder Mensch braucht Luft und das Auto sicher auch. Dann lasse ich noch das Öl abschmieren, damit den Motor ein. Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein. Ein Auto, das nicht fährt, trotz einmal, wenn das kehrt. Nach dem Ölen stelle ich fest, der Spruch ist nicht viel wert, dass einer, der gut schmieren tut, auch ebenso gut fährt. Die Hände und die Kleider, alles ist mit Öl versaut. Jetzt fahre ich ohne Auto, denn jetzt fahre ich aus der Haut. Danke schön. Gretel Fesel mit dem Anlassjodler und seiner ganz speziellen Art der Brauchtumspflege in der Liederlounge anlässlich seines 75. Geburtstags am 7. Juli. Die Sendung können Sie wie immer ein Jahr lang nachhören unter wdr5.de oder in der ARD-Audiothek. Hier folgt nun die ARD-Infonacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Haidt. Ich kenne da ein Mädel schon seit viel zu langer Zeit. Ja, früher waren wir glücklich, haben uns aufeinander gefreut. Doch heute weiß ich ganz genau, die Sache hat keinen Zweck. Ich hab irgendwo meine Liebe hingelegt, plötzlich war sie weg. Schlabberwappabdildodei, schlabberwappabdildodei, schlabberwapp, da war sie weg. Ich hab sie gesucht und nirgends gefunden, ihr Liebe war noch da. Doch auf die Dauer ist es zu wenig, so viel war mir klar. Drum hab ich gesagt, mein liebes Mädel, hör mir jetzt mal zu. Der Einzige, der uns zwei liebt, der bist von uns zwei du. Schlabberwappabdildodei, schlabberwappabdildodei, schlabberwapp. Das bist nur du. Ich hab mir gedacht, jetzt küssen wir uns und sagen auf Wiedersehen. Und glaube mir, mein Liebling, die Zeit mit dir war schön. Dann mach ich kehrt und geh zur Tür und mach's von draußen zu. Spring Treppen unter, hupf auf die Straße und hab ab jetzt meine Ruhe. Schlabberwappabdildodei, schlabberwappabdildodei, schlabberwapp und hab meine Ruhe. So kann's doch enden, hab ich denkt, ganz ohne Scherereien. Doch leider kam es nicht so, es hat nicht sollen sein. Denn dieses Mädel ist ein Biest und kennt mich viel zu gut. Sie dürfen dreimal raten, was sie jetzt machen tut. Schlabberwappabdildodei, schlabberwappabdildodei, schlabberwapp, was sie jetzt tut. Ja, André hätt das Szene gemacht oder hätt's mit Sex probiert. Doch so plump ist mein Mädel nicht. Nein, die ist raffiniert. Sie kennt seit langem schon meine Schwäche und das nützt sie aus. Sie geht zu einem kleinen Schrankerl, holt ein Flascherl raus. Schlabberwappabdildodei, schlabberwappabdildodei, schlabberwapp, da holt's was raus. Aha, mit Schnaps werden sie jetzt denken, doch Schnaps, der lasst mich kalt. Mit ganz einem anderen Wahnsinnsafterl hat's mich in der Gewalt. In all die Flascherl, in ihrem Schrankerl hat sie ein Parfum. Ich kann selber nicht verstehen, doch das Parfum, das haut mich um. Schlabberbabbabdilludei, Schlabberbabbabdilludei, das Parfum, das haut mich um. Da lieg ich flach, da bin ich machtlos, alles kriegt's von mir. Sie packt mich bei meinem schwachen Punkt, das ist nicht schön von ihr. Ja, das ist unfair von dem Lurder, immer kriegt's mich rum. Und ich steh willenlos daneben, das Parfum, das haut mich um. Schlabberbabbabdilludei, Schlabberbabbabdilludei, das Parfum, das haut mich um. Doch diesmal bin ich schlauer, schließlich weiß ich, was passiert. Und ich hab mich vorher heimlich für den Abschied präpariert. Alle Taschen hab ich voll mit einem alten stinke Kass. Und ich bin wirklich sicher, gegen den Kass, da hat's keine Chance. Schlabberbabbabdilludei, Schlabberbabbabdilludei, gegen den Kass, da hat's keine Chance. Na, gegen den Kass, da hat's keine Chance. Dankeschön.